Lektion 6. Übung C2. Hören Sie einen Kurzvortrag zum Thema Volkshochschulen in Deutschland. Teil 1. Nach dem Krieg sind 1946 in vielen Städten, so auch in Mönchengladbach, Volkshochschulen gegründet worden. Die Leitung lag in den Anfangsjahren oft bei einem Schulrektor. Der hat abends ein paar Kurse in seiner Schule organisiert. Das Ganze war aber noch wenig professionell. Das alles änderte sich dann in Nordrhein-Westfalen 1975 mit dem Weiterbildungsgesetz. Der Grundgedanke war, Bildung für alle anzubieten. Auch für Teilnehmer, die keinen Zugang zur Universität haben. Und auch noch zu einem Preis, den wirklich jeder bezahlen kann. Das Gesetz verpflichtet alle Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, eine Volkshochschule einzurichten. Das Finanzierungsmodell sah dann so aus, dass ein Drittel der Kosten vom Land, ein Drittel von der Stadt oder Gemeinde und ein Drittel durch Teilnehmergebühren aufgebracht werden sollte. In den 70er Jahren dann nahmen die Volkshochschulen einen großen Aufschwung, was die Ausstattung mit Personal und Räumen und das Angebot an Kursen angeht.